Was ist das denn? Sie haben ja überhaupt keine Hose an. Jetzt, wo Sie sagen... Das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht ins Radio gehen und keine Hose anhaben. Auch wenn der Zuschauer das nicht sieht, ist das ein Affront. Sie sagen es, genau das ist der Punkt. Der Zuhörer sieht es ja nicht. Und außerdem habe ich es nur vergessen. Sie haben es vergessen? Jawohl. Kann ja schließlich jedem Mal passieren, oder? Ja, ich habe heute übrigens die Platten vergessen, wenn wir schon gerade dabei sind. Da nehmen Sie das vielleicht ein bisschen gnädiger auf. Muss ich Sie darauf hinweisen, dass das beträchtlich schlimmer ist, als seine Hose zu vergessen? Da kann man sich streiten, nach moralethischen Gesichtspunkten. Wie war das mit den moralethischen... Mist. Ja, was machen wir jetzt für eine Sendung? Wir sind noch keine Minute hier im Studio und schon sind wir ratlos. Ich merke es genau. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Also, wenn wir einfach mal einen Jingle machen, vielleicht zuerst, dass irgendwas passiert. Ja, was sagen wir da während des Jingles? Den Namen der Sendung natürlich. Passen Sie auf, wir fangen jetzt mal an. Als, mach das Jingle an. Als da wäre. Wie als da? Achso, Sie... Scheiße. Ich mach's nochmal aus. Wie heißt denn unsere Sendung? Wie? Welche Sendung sind wir? Wissen Sie, wie unsere Sendung heißt? Ich glaube, es ist eine Anrufsendung. Verdammt. Also jetzt machen wir nochmal das Jingle, vielleicht fällt es uns dann ja wieder ein. Eine Hörerbeteiligungssendung. Hä? Ich hab's fast, es liegt auf der Zunge. Unsere Tagesordnung. Nee. Seine. Das ist doch Quatsch. Dann hat man schon einen zu sehen. Den wollen wir gar nicht haben. Das will der Zuhörer nicht. Huch. Was ist jetzt passiert? Das will der Zuhörer alles nicht haben. Aber vielleicht ist es auch egal. Man hat die Musik zum Jingle also von unserer Ansage jetzt gehört. Der Zuhörer und die Zuhörerin werden sich daran erinnern, wie unsere Sendung heißt. Oder können Sie im Programm nachgucken. Ja, können Sie im Programm nachgucken. Kommt jede Woche zum selben Zeit. Ja, eure Tagesordnung. Eure Tagesordnung, okay. Eure Tagesordnung. Haben wir das auch gesagt? Jetzt müssen wir eine Sendung machen. Hatten Sie nicht den Ablaufplan? In meiner Hosentasche. Verdammt. Vielleicht als erstes mal einen Beitrag. Hat jemand einen Beitrag dabei? Wir haben eine Telefonnummer. Die 14. Man kann anrufen unter 14. Vielleicht was von Rosamunde, ein Beitrag. Oder von Sirene. Telefon, das ist ja günstig. Telefon. Ja, eure Tagesordnung. Herrschaft Zeiten ist da 14. Oh, eure Tagesordnung sind wir. Ja, da ist 14. Ich hab gedacht 14. Achso, was macht's denn da drin? Da ist überhaupt nichts, was eure Tagesordnung will ich hören, da geht überhaupt nichts ab da heute. Ja, Sie merken auch alles. Sie haben wohl eure kleinen Gehirne zu Hause liegen lassen. Wir haben unsere Unterlagen vergessen. Ja. Wie war noch Ihr Name? Angermeier. Angermeier, guten Tag, Herr Angermeier. Achso, wir kennen Sie schon, glaube ich. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Ja, das glaube ich jetzt wiederum nicht. Nicht? Ja, wann sollte denn das jetzt gewesen sein? Ja, ich weiß es nicht. Wissen Sie es, Herr Finske? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ach, das ist ja eine furchtbare Sendung heute. Also wenn ich mich erinnern würde an die vorherigen Sendungen, dann würde ich merken, wie schlimm das ist. Aber ich erinnere mich jetzt. Dann würden wir vielleicht auch Anknüpfungspunkte finden, an denen wir fortfahren könnten. Ja, ich höre jetzt nämlich schon ein ganzes Jahr zu, gell? 52 Mal habe ich abzählt, sauber, gell? Wir haben 52 Sendungen schon gemacht. Das ist ja ein ganzes Jahr. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, aber eigentlich wollte ich gratulieren, aber ich glaube, das ist ein bisschen überflüssig, weil ihr seid jetzt leer gespult, gell? Da geht ja überhaupt nichts mehr. Wie? Ihr seid, glaube ich, leer glutscht wie alte Weißwürste. So möchte ich das jetzt nicht sagen. Helfen Sie uns doch, Herr Angermeier. Ja. Da könnte man doch einen Deal machen. Ich glaube, ihr könnt bei mir kommen. Ich bin da in dem Kupferbau, gell, in dem kleinen Büro, ich hocke immer drin. Ja. Und die Studenten da oben im Hörsaal, die vergessen manchmal ihre Kreativität, gell? Und dann gehe ich immer, wenn das Licht wieder angeht, gehe ich durch und sammle die Kreativität auf und stopfe dann in so kleine Dosen eine und mach's zu und lagere es dann gleich neben der Kreide. Ah, da könnt ihr mal vorbeikommen, dann holt euch da irgendwie zwei Sechserbackel von der Kreativität ab. Dann geht's vielleicht Neujahr dann mit euch weiter. Wie lange dauert das, bis so ein Sechserpack Kreativität da zustande kommt im... Ja, also ich glaube, so leer glutscht wie ihr seid, da braucht es bestimmt jeder 5-6er-Pack. Das sind keine schönen Aussichten, Herr Angermeier. Ja. Das nächste Jahr wird hart, glaube ich. Vielleicht... Ja, aber ich habe ja noch viel, gell? Ich habe gedacht, jetzt wegen Atlanta, da brauchen es viel Kreativität, aber Da wurde ja nichts draus. Moment, Herr Angermeier. Ich sehe, Sie haben hier gerade doch eine Schallplatte gefunden. Ja, es ist doch was aufgetaucht und ich denke auch... Ach so. Ja. Da bin ich aber dann beruhigt, weil ich hocke jetzt da in meinem Häusl drin im Kupferbau und da ist ja überhaupt nichts los. Ja, und normalerweise könnten wir Sie jetzt mit unserer Sendung unterhalten. Ja, das wäre jetzt schön. Dann machen Sie doch einmal. Ja, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann vielleicht irgendeinen Beitrag oder so, falls wir einen finden. Vielleicht haben Sie Ihre Hose ja doch dabei. Gucken Sie mal im Rucksack nach. Ich habe meine Hosen an. Sie haben Ihre Hosen an, Herr Angermeier? Ja. Das ist ja erfreulich. Und zwar habe ich zwei Unterhosen drunter übereinander an. Mhm. Ich habe noch nicht mal eine Unterhose an. Apfelteufel. Das ist ja ekelhaft, die ziehe ich sie erst. Was soll es denn ihr für Leid? Was haben Sie denn da? Na gut, Na. Vielleicht mal ein bisschen, ach, anfassen darf man nicht. Vielleicht mal ein bisschen Musik jetzt? Ja, bitteschön. Mhm. Was wollte ich jetzt machen? Schallplattenspieler hochregeln. Ach, den verdammt. Dritten Schieberegler von links. Vergessen. Habt ihr jetzt alles verlernt, oder was? Ja, das war jetzt ein Akkord zum Einklang und jetzt geht's los. Ich höre jetzt was. Nein, Sie hören nichts. Jetzt hören Sie was. Jetzt, ja. Das ist völlig falsch. Schon wenn der Erd... Hat er aufgelegt. Also das mit dem Schallplattenspiel, da haben Sie aber auch schon mal besser gekonnt. Ja. Nun, was machen wir denn jetzt? Vielleicht doch erst einen Beitrag. Haben wir nicht irgendwo hier... Wir hatten da was gefunden. Sie haben doch einen Fax bekommen. Lesen Sie es doch mal vor. Warten Sie. Genau, eine Hintergrundmusik für den Beitrag vom Moderations... So, liebe Zuhörer, eure Tagesordnung ist es, wir wissen es jetzt, der Herr Angermeier hat es uns gesagt und jetzt geht es auch gleich total los mit einem Beitrag. Unsere fadenförmigen Eiweißgebilde und wir, nicht mal das funktioniert heute. Jeder Mensch hat sie. Fadenförmige, vielzellige Eiweißgebilde, die zu Abertausenden aus der Oberhaut wachsen. Haare nennt man sie. Und vor der Geburt bedecken sie den Körper noch von Kopf bis Fuß. Zum Glück nur vorübergehend. Denn was übrig bleibt an fadenförmigen Gebilden, macht schon genug Arbeit. Allein 8,6 Millionen Frauen in Deutschland rasieren und zupfen, arbeiten mit Wachs oder chemischen Mitteln, um unerwünschte Härchen zu entfernen, in den Beinen, in den Achselhöhlen oder wo immer es gerade sprießt. Eine Beautypflege mit Nebeneffekten. Oft ist die Haut danach gerötet, dazu Pusteln, Schnittwunden, Juckreiz, alles eher unerfreulich. Halb so viel Stress verspricht jetzt eine Weltneuheit. Name kann ich jetzt nicht lesen. Biodepiless heißt das Zeug, erhältlich als Bodylotion und Deo. Bremst, so der Hersteller, das Wachstum lästiger Körperhaare. Auf natürliche Weise, ohne Chemie, und zwar indem die kleinen Eiweißfäden auf Diät gesetzt werden. Ergebnis: Die Haare wachsen nur noch halb so schnell und brauchen doppelt so lange, bis sie wieder nerven. Aber wenn sie nur halb so schnell wachsen, dann brauchen sie doch nicht doppelt so lange? Dann brauchen sie doch nur halb so lang. Dann brauchen sie vor allem nicht doppelt so lang werden, weil man sie ja dann schneiden kann. Nach der gleichen Zeit nerven sie dann halb so viel. Oder sagen wir mal, wenn man zweimal so viele Haare hätte und die halb so lang wachsen würden, dann wären sie, wenn sie doppelt so lang wären, immer noch länger als die Hälfte der Anzahl der Haare bei gleicher Zeit und doppeltem Wachstum. Und wenn man nur die Hälfte seiner Haare behandeln würde, dann würde es einen hinterher nur drei Viertel so viel nerven wie vorher. Aha. Das ist Dreisatz. Ja, wir erinnern uns an erstaunlich vieles wieder. Eure Tagesordnung, Jubiläumsfolge heute. Wirklich schon wieder eine Tagesordnung. Ist vielleicht das Motto, das werden wir nachher noch sehen. Ich habe jetzt die Schallplatte endlich in Betrieb gesetzt und wir hören jetzt mal in unser Jubiläumsstück rein. Mal sehen, ob Sie es jetzt können. Wieder ein kleiner Akkord zur Einstimmung. Da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Ist das schon so lange her? Ne. Ist das richtig jetzt? Das ist das Richtige. Wirklich schon wieder ein Jahr. Noch weht mir der Wind von der See. Sehr passend ausgewählt. Das ist unser Jubiläumsstück, noch ich sag das ja. Noch finde ich Sand in meinen Hosen umschlägen und Dünengras in meinem Haar. Das passt jetzt nicht so, aber macht ja nichts. Schwör auf den Lippen, das liegt daran, dass es gestern live das zum ersten Mal gesungen wurde. Wirklich schon wieder eine Tagesordnung, so dachte ich. Wirklich schon wieder ein Tagesordnung? Vielleicht was? Vielleicht sollten wir mal selbst ist eine Schallplatte mit Musik aufnehmen, so spät, wo wir solche Lieder singen. Mir taut noch der Vorjahrsschnee von meiner Mütze. Herr Finsker, um Ihre Schuhe ist eine Pfütze entstanden. Erst kommen Sie ohne die Hose hierher und jetzt dieses Pfützchen. Außerdem stinkt es hier. Wie unangenehm. Nee. Werd ich den Winter also das ist mir ja ein schönes Jubiläum. Ich kann mir das gar nicht erklären. Das ist fast so schlimm, wie wenn jemand den Geburtstag vergisst. Ein Jahr. Völlig unverständlich. Verfluchter Mist. Wirklich schon wieder ein Jahr. Ich mach das jetzt mal ein bisschen leise. Ja, ist ja. Wie war das gerade mit dem Haarwachsmittel eigentlich? Da bleibt doch Fragen offen, würde ich sagen. Es handelt sich um kein Haarwachsmittel. Es ist eine Flüssigkeit. Pass mal auf, hier auf dem Zettel, da steht Medienbüro Schmellenkamp auf dem Gesetz 6 Koblenz. Ja, da fragen wir die doch mal. Ja, da rufen Sie doch mal da an. Das ist die Nummer 13, oder? Nee. Also, Nummer 0, 2, 6, 1. Nee. 952 660. Die Tage habe ich nicht. Ich will die Mikrofon nicht. Feierliche. Noch übrigens eine moderne ISDN-Telefonanlage, Sie hören es. Das habe ich schon fehlt, Sie blöd, Mann. Nochmal von vorne beginnen. Ich glaube, das ist überhaupt jetzt nicht modern. Also machen Sie schon. Mit Ihren dicken Fingern hier. So. Das ist eine furchtbare Sendung, die wir heute aufs Parkett legen. Meine Herren! Das sind Tipptastentelefonverwöhnte. Fette Worte in der Finger. Nehmen Sie sich doch zusammen. 6. Zuschauer wollen nicht hören, wie wir lachen. Die wollen selber lachen. So. Werbebüro Schmellenkamp. Jetzt springt der Reinhard Mayer auch noch rum. Jetzt mache ich das Telefon mal wieder am Stativ fest. Das Mikrofon. Medienbüro Schmellenkamp. Guten Tag. Das Team ist derzeit nicht erreichbar. Ach so ein Mist. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Rufnummer. Wir rufen Sie schnellstens zurück. Vielen Dank. Hallo? Ja, einen schönen guten Tag. Hier ist die Redaktion. Eure Tagesordnung. Und wir wollten was wissen zu Ihrem Haarwuchsmittel. Jetzt sind wir aber leider nur noch ein paar Stunden hier im Studio und morgen sicher nicht erreichbar. Ich glaube, wir denken uns dann einfach was aus. Schönen guten Abend noch, ne? Schönen Tag morgen. Scheiße. Ja, da werden Sie was von haben, die Damen und Herren von der Medienbüro schnell. Ich habe eine Idee. Ja, Nürnberger Gesetze, Angermeier. Nein, nicht Angermeier, Sie sind Medienbüro Schmellenkamp. Ja, Medienbüro Nürnberger Gesetze ist hier. Ja, gut. Wir schneiden ich kann nachher. Ich kann die Funktion da locker ausfüllen. Wir schneiden die Einleitung dann nachher weg. Ja, wir sind hier gerade im Studio ein bisschen verzweifelt. Wie war der Name? Nürnberger Gesetze Angermeier. Ja, Nürnberger Gesetze Angermeier. Und wir hätten ein paar Fragen zu Ihrem Fax, das wir hier gekriegt haben, zu dem Haarschmerzmittel. Ja, freilich, fragen Sie doch. Die Sache ist die, Herr Nürnberger Gesetze. Wir haben, also ich selber habe überhaupt keine Körperhaare und nehme deswegen immer Haarwachsmittel. Und wenn das heißt ja total nackt. Nein, nackt ist der Herr Finsker im Moment. Das hätten Sie jetzt aber nicht. Der hat die Schuhe auch noch ausgezogen, weil die voll Urin waren. Oh, gut, dass ich nicht im Studio bin. Das war jetzt nicht nötig. Entschuldigung. Jedenfalls, ich habe überhaupt keine Körperhaare und nehme deswegen immer Haarwachsmittel. Jetzt hören Sie schon auf zu lachen. Ja, entschuldigen. Das ist ganz schön schmerzhaft. Bitte erzählen Sie weiter. Ja, und jetzt dachte ich, wenn ich jetzt hier diesen, das Dumme ist, dass mir dann überall am Körper so lange Haare wachsen wie sonst nur am Kopf. Und jetzt dachte ich, wenn ich dann Haarwuchsmittel überall nehme und dann aber noch an den Stellen, wo es nicht erwünscht ist, den Wuchshemmer. Wuchshemmer? Ja, und dann? Wie verträgt sich das denn? Ja, das verträgt sich pfundig. Da wachsen die Haare erst raus, gell? Ja. Und dann tun sie den Hämmer, dann wachsen sie wieder zurück, gell? Ein Stückerl. Und dann wieder das Haarwuchsmittel drauf und dann wachsen sie wieder ein Stückerl raus und dann immer hin und her. Und dann also verwickeln die sich so, oder? Bitte? Dann verwickeln die sich. Gibt das Zöpfe? Ja, sie könnten mit der Zeit graus werden so und dann so diesen Neger-Wurstel-Look kann man auch pfundig erzeugen, gell? Dann diese langen Wurstelhaare. Das sieht auch auf der Brust spitze aus. Mhm. Ja. Ja. Und schädlich ist das überhaupt nicht, gell? Das müssen sie bloß einmal in der Woche mit Brillantine gescheit durchschmieren. Ja. Also was ich mich auch gefragt habe, ist, wenn ich dann an den Achseln oder auch an den Schienbeinen diese Haare da wuchshemme, dass sie dann nur halb so stark wachsen, dann muss ja die andere Hälfte von den Haaren, die Energie, die da drin steckt, in den kleinen Mitochondrien, in den Haarmitochondrien und den Zellwänden. Das sind nämlich die Energiezentren der Zelle, möchte ich jetzt mal so sagen. Und im ganzen Haushalt. Und dann muss ja die Energie von diesen halben Haaren, die dann immer fehlen, auch irgendwo hin und wachsen einem dann, das ist meine Frage. Ja, das ist richtig. Gesetze. Da wachsen dann die Nasenhaare und Ohrenhaare und sowas alles. Ja, Herr Finskei, da haben Sie vollkommen recht, das stimmt ganz genau. Der weiß ja, wie ich heiße. Ja, bei mir ist es ja so, gell, ich habe einen sehr starken Achselhaarwuchs, gell, und dann schmiere ich mir den Haarhämmer dahin, gell. Aber dann passiert Folgendes, auf meinem großen Zehen wächst dafür ein unglaublicher Haarbüschel raus. Ja, aber da sieht es dann ja meistens niemand, das ist günstig. Ja, aber es ist sehr, sehr unangenehm beim Laufen. Also ich muss dann immer entweder Skistiefel anziehen oder diese Moonboots von früher. Und das ist doch dann sehr unangenehm, vor allem, wenn man es auszieht. Grauenhaft. Ja, auch mit Sandalen, ja. Ja, mit Sandalen ist dann eher schlecht, weil da muss man ganz dicke Socken anziehen, sonst sieht es aus, als hätte man Klumpfüße dann, weil die Haare ja so schnell aus dem großen Zehen rauswachsen. Dann müssen Sie wahrscheinlich, wenn Sie baden gehen, auch immer eine Badekappe über die Füße ziehen. Oh, das ist eine pfundige Idee, das muss man ausprobieren. Also auch unter den Zehennägeln rauswachsen die dann, oder? Ja, leider, gell. Das muss man dann gut pflegen, sonst kann es durchaus zu schlimmen Vereiterungen kommen. Um Himmels Willen, Sie malen ja ein Bild des Schreckens an die Wand. Aber das sind doch nur die kleinen Nebenwirkungen von dem Mittel, sonst sind's doch ganz, ist es doch ein ganz wunderbares Medikament. Da ist sogar ein großer Anteil von diesem Vitamin C-haltigen Rembremedil drin. Aha. Mhm. Ja, aber verwechseln Sie das nicht mit Ihrem Fußpilz? Fußpilz? Nein, den kenne ich. Den Fußpilz kenne ich ganz genau. Den habe ich in so einem kleinen Einmachglasel, habe ich den im Kühlschrank, den Fußpilz. Keine Gefahr. Der ist rot und weiß gepunktet. Na, meiner ist ein bisschen blau und hat lila Punkte. Aha. Und den haben die im Einmachglas? Ja. Auch mit so einem Schildchen drauf, Fußpilz 1996 dann und ja, für später? Ich habe ja alle meine Fußpilze komplett ab 1966. Meine Großeltern haben ja immer Fußpilze eingeweckt und wir mussten dann immer essen zum Frühstück und mussten immer so Gläser mitnehmen und dann Fußpilz 45 aufs Brot schmieren. Ja, das waren früher harte Zeiten, aber es war irgendwie schön und wir sind doch dran gewachsen, gell? Es war auch hartes Brot drunter. Ja, genau. Gewachsen. Aber deswegen sind wir auch gut erwachsen geworden. Sind aber Fußpilze nicht giftig? Giftig? Nein, können sehr wohlschmeckend sein, müssen nur richtig behandelt werden. Wie der große Arzt Paracelsus mal gesagt hat, gell, wichtig ist die richtige Dosis, gell? Gell? Ja. Das ist also genauso wie beim Edelschimmelkäse. Das sind ja die Schimmelpilze auch nicht. Also ich würde sagen, wir kommen vielleicht später nochmal auf den Herrn Angermeier zurück. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Was haben wir denn jetzt? Ne? Ich habe natürlich auch eine wunderbare Abszesssammlung, die könnte ich Ihnen mal zeigen, wenn Sie kommen. Die habe ich alle im Gefrierfach. Ach, das ist ja nett. Ja. Würde mich jetzt tatsächlich interessieren, aber ist vielleicht doch nichts für unsere Sendung jetzt hier. Ach, hätte ich Ihnen so gern gezeigt. Die heißen dann bestimmt die Nürnberger Abszesse. Ja, genau. Mhm. Nürnberger Gesetze und Abszesse. Gut. Ja. So. Jetzt macht's doch mal wieder Musik oder irgend sowas, gell? Ja, Musik. Hockt da in meinem Häusl drin und ist furchtbar langweilig. Ja, auch. Also, wieder schauen. Ja, wieder schauen. Mist. Vielleicht wenn wir noch einen Text vorlesen. Na, haben wir noch einen. Mal schauen. Jetzt braucht der CD-Player erstmal wieder minutenlang, bis er das richtige Stück gefunden hat. Unsere fadenförmigen Eiweißgebilde und wir. Jeder Mensch hat sie. Fadenförmige, vielzellige Eiweißgebilde, die zu Abertausenden auf den Schreibtischen stehen. Computer nennt man sie und vor der Geburt bedecken sie den Körper noch von Kopf bis Fuß. Zum Glück nur vorübergehend, denn was übrig bleibt an fadenförmigen Gebilden, macht schon genug Arbeit. Allein 8,6 Millionen Megahertz in Deutschland rasieren und zupfen, arbeiten mit Wachs oder chemischen Mitteln, um unerwünschte Computer zu entfernen, an den Beinen, in den Achseln oder wo immer es gerade rechnet. Eine Beautypflege mit Nebeneffekten. Oft ist die Haut danach gerötet, die Festplatte kaputt, dazu Pusteln, Schnittwunden, Internal Errors. Alles eher unerfreulich. Halb so viel Stress verspricht jetzt eine Weltneuheit, erhältlich als, und so weiter. Na, wie war das? Sehr originell. Äußerst originell, ja. Schön, Sie, also wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie jetzt einfach jedes, mein Gott, ist das witzig, deshalb lache ich jetzt. Sie haben jetzt jedes Mal, wo das Wort Haare vorkam, das durch Computer dann ersetzt. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr gemacht. Ich habe, wenn Sie hier schauen, hier habe ich, der sechsten Zeile. Ich habe es vergessen. Vielleicht machen wir jetzt einfach mal einen Beitrag an, damit die Sendung in Gang kommt. Die erste Viertelstunde haben wir jetzt ja eh schon verschlürt, wie man irgendwo in Deutschland sagt, habe vergessen wo. Ein Beitrag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich melde mich hier live von der Tour de France. Heute die schwere Bergetappe über den Trou de Cul de Cul von HLM nach AOK. Und es sind heute 183 Kilometer über den großen Pass zu bewältigen. Und das ist wieder die Zeit der Bergflöhe. Und Bjarne Ries von dem unheimlich erfolgreichen Team Telekom hat sich mit dem großen gelben Feld in die Mitte abgesetzt. Und wir schalten mal kurz um. Haben wir kurz Bjarne Ries? Bitte, ja, bitte schön, können wir mal umschalten? Wir schalten um. Ja, also ich merke da in der Gruppe, Ries passiert nicht viel. Und da ist es Zeit, um etwas hier Stimmung einzufangen. Neben mir steht die kleine Angela Briggs-Witherwith aus Massachusetts und sie hat an einer Belgien-Tournee teilgenommen. Und jetzt sag mir doch mal, wie sind deine Vorurteile über die Belgier irgendwie bestätigt worden? Nicht alle anziehen Lederhosen. sie sehen echt Jeans an und so weiter. Und sie essen nicht alle Sauerkraut und sowas. Sie sind sehr nett. Ja, ja, vielen Dank. Das ist sehr nett von dir. Und ich glaube, mit den Amerikanern passiert auch nicht viel. Also wir wollen dann mal schnell aufs Hauptfeld noch mal umschalten zu Bjarne Ries. Und bitteschön. Ja, das war schon sehr ansprechend. Das ist Bjarne Ries hat auch eine unglaublich gute Leistung hier gebracht. Und er hat den heutigen Sieg Hans-Christian Andersen gewidmet. Und das war knapp. Ja, das geht rasant zu auf der Tour de France. Und ich freue mich jetzt über einen kompetenten Gesprächspartner, der neben mir steht, der Herr Signo von der Firma Telekom. Herr Signo, Sie haben ja sensationelle Erfolge gelandet mit Ihrem Team. Worauf ist das zurückzuführen? Die Rufnummer hat sich geändert. Bitte wählen Sie 29 und danach eine 7. Ja, das ist fantastisch, dass Sie im Team so viel geändert haben und auch natürlich auch die richtigen Nummern gewählt haben und auch die richtige Konstellation im Fahrerteam gefunden haben. Was haben Sie denn für nächstes Jahr geplant, für die nächste Tour de France? Bitte warten Sie, der Teilnehmer wird gerufen. Bitte legen Sie nicht auf. Der Apparat klingelt noch. Ach so, Sie sind noch in Verhandlungen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und Sie haben ja doch auch allen Anspruch, in Ruhe da Ihre Vorbereitungen zu treffen für den nächsten Tour de France über den großen Cul de la Cul. Sagen Sie, Herr Signo, abschließend eine Prognose für das nächste Jahr? Alle unsere Leitungen sind im Moment belegt. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder an. Ja, das werden wir natürlich gerne tun und wir schalten jetzt kurz nochmal um. Ich höre gerade, Bjarne Ries hat die Führung übernommen und wir schalten kurz an die Spitze des Hauptfeldes. Na, jetzt hast du die Vorurteile über die Dänen wahrscheinlich revidieren müssen, oder? Was denkst du jetzt über die Dänen? Nicht alle anziehen Lederhosen. sie sehen echt Jeans an und so weiter. Und sie essen nicht alle Sauerkraut und sowas. Sie sind sehr nett, ja. Ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns natürlich darüber, dass Bjarne Ries es wieder geschafft hat. Ein weiteres Mal, oh, das ist ganz schön laut, das gelbe Trikot zu übernehmen. Und das freut mich natürlich vor allem für das Team Telekom, die hier wirklich glorreich und glanzvoll abschneiden. Und da möchte ich jetzt am liebsten mit meinem kleinen Handy mal kurz bei der Telekom anrufen und auch gratulieren. Und wie geht die Nummer nochmal gleich? Die ist 0... 1. Oh Mist, da ist was kaputt. 0. 0. 1. 3. 0. 1. 9. 9. Sehen Sie, ich kann doch sehen, Herr Finskeit. 6. 2. 0. Nein, sehr teuer. Jetzt lassen Sie den Reporter mal wieder. Herzlich willkommen. Hallo? Das Aktieninformationsforum der Deutschen Telekom. Ach, das ist wir schön. Wir freuen uns, dass Sie sich für den bevorstehenden Börsengang der Deutschen Telekom interessieren. Ja, aber wie? Ich wollte gratulieren. Unverbindlich Informationen abfordern. Aber ganz gerne. 1013, Gang nach Börse. Sie werden umgehend an den nächsten freien Informationen tatsächlich. Vermittelt. Oh. Hallo. Ach, das ist aber mal schön. Das ist ja niedlich. Hallo Telekom. Guten Abend, mein Name ist Ja, guten Tag. Wir machen gerade eine Sendung über die Tour de France und wir wollten Ihnen gratulieren, dass Sie mit Ihren Fahrern so weit vorne liegen. Ah, danke schön. Nehmen Sie da auch regen Anteil an dieser Tour de France? Ja, auch gelegentlich schon. Ach so. Und Sie müssen ja Aktien verkaufen den ganzen Tag? Nein, wir verkaufen keine. Ach, Sie verkaufen keine Aktien? Nein, nur die Banken verkaufen. Ach so. Wir haben nur Info. Ach so. Wissen Sie, ob Bjarne Ries auch schon eine Telekom-Aktie gekauft hat? Die hat noch niemand gekauft, weil die gibt es ja schon Mitte November. Ach so, ich habe gedacht, die fahren ja alle mit bei der Tour de France. Aber dann ist ja keine Tour de France mehr. Ach so. Nein, die kann man erst Mitte November kaufen. Aha. Weil erst Mitte November gehen wir an die Börse. Ach, Sie gehen dann mit an die Börse zu Fuß? Ich? Mit dem Fahrrad natürlich. Ach, mit dem Fahrrad. Zudem ist es unabhängig, ob jetzt das Telekom-Team gewinnt oder nicht. Das ist unabhängig von den Aktien. Aber merken Sie nicht, dass wenn Bjarne Ries da so hochklettert, die Berge, dass die Leute dann mehr anruft bei Ihnen und mehr Aktien fordern oder Aktieninformationen fordern? Nein, das nicht. Überhaupt nicht. Nur wenn die Werbespots im Fernsehen kommen. Ja, dann ist ja alles für die Katz. Warum für die Katz? Von der Telekom, die ganze Werbung mit den rosa Trikots. Nein, das ist schon in den... im Gedächtnis von den Leuten, ja, das ist die Farbe und so weiter, das ist eine unheimliche Werbung und das lohnt sich sicher auch, aber jetzt speziell zum Aktienmarkt oder so, können wir das eigentlich nicht sagen. Und was ist jetzt nachts bei Ihnen so los um 23.12 Uhr? 23.12 Uhr? Ja, was ist da so los? Bis um 23.12 Uhr? Ja, jetzt ist 23.12 Uhr. Ja, was da los ist? Ja, rufen da viele Leute an bei Ihnen? Ja, schon, ja. Und ich bin jetzt der Erste, der über die Tour de France fragt. Ja. Das freut mich. Ja, schön, ja. Und bekommen wir auch unser Aktienpaket? Ich meine, unser Informationspaket meine ich natürlich. Ja, wenn Sie mir Ihre Anschrift und Ihren Namen sagen, dann ja. Ja, das ist also Wüste Welle in Tübingen. Hechinger Straße, Südhaus. Wie heißt es sich? Wüste Welle, Tübingen. Wüste Welle. Ja. Der Vorname bitte. Radio Freies. Freies Radio Wüste Welle. Das gibt's doch gar nicht. In der Hechinger Straße 203. Das gibt's doch gar nicht, oder? Und natürlich gibt es das. Natürlich gibt es das, ja. Nein, das ist ein Regionalsender und den würde ich dann auch hören. Ich ja. bin nämlich aus der Gegend, den habe ich noch nie gehört. Ah, 96,6 Megahertz. Ja, da kommt er aber nicht. Oh doch. Oh nein. Doch. Nein, am Mittwochabend können Sie sich selbst hören. 22 Uhr, eure Tagesordnung heißt die Sendung. Wie heißt es? Eure Tagesordnung heißt die Sendung. Nein. Ja, und ja. Ach, haben Sie eigentlich ISDN da in Ihrem Büro? Nein, ich sehe leider die Rufnummer nicht, das wäre jetzt günstig, ja. Ach, schade. Schade. Ja, weil wir sehen Ihre auch nicht, weil wir keine ausgerüsteten Telefone hier haben. Wo sind Sie denn gerade? Okay. Sie machen sich halt ein wenig Spaß, oder? Nein, wir müssen ja auch Sendezeit voll bekommen. Was müssen Sie auf? Wir müssen Sendezeit auffüllen, weil wir haben alle unsere Schallplatten zu Hause vergessen. Ach so. Und deswegen müssen wir versuchen. Schallplatten ist aber so altmodisch, es gibt doch nur noch CDs und Kassetten. Nein, und dann gibt es auch noch die Bänder beim Rundfunk. Stimmt, er hat lauter CDs dabei, sehe ich gerade. Ja, stimmt, Schallplatten haben wir wirklich keine dabei. Ja, okay. Aber Sie schicken uns unser Aktienpaket. Unser, Verzeihung. Aber nicht an die Adresse, die Sie mir genannt haben. Ja, dann meinetwegen an meine. Das ist also Spaß beiseite, Sie bekommen natürlich Infomaterial, aber wie gesagt, nicht an die Adresse, das Radio gibt es doch gar nicht. Das Radio gibt es wohl. Also ich kann auch wirklich empfehlen, dass ihr Mittwochabend 22 Uhr die Frequenz einschalten, denn da kommt tatsächlich diese Sendung, die wir gerade aufnehmen. Das ist zwar Spaß, aber auch ernst, blutiger Ernst. Ja, und das da kann ich Sie denn nicht zurückrufen. Sie können uns doch, wenn jemand hier die Nummer rauskriegt, rasch. Wie ist denn unsere Nummer? Das klingt jetzt unwahrscheinlich, aber... Ja. Also wenn Sie mir Ihre Rufnummer geben, rufe ich Sie ganz zurück und dann nehme ich Ihre Daten auf. Auch großartig, ja. Stimmt. Wenn ich nämlich... Es gibt leider auch Jux-Anrufe. Nein, das ist in Tübingen 760289. 760289? Ja. Und die Vorwahl 07071? Ja. Okay, was quietschen da immer so? Das ist die Tour de France im Hintergrund. Was ist die Tour de France? Das quietscht immer so. Das sind Quietschgeräusche. Da geht immer der Piano Ries in die Kurve. Die sind doch jetzt schon fertig heute. Ach so. Ha ja. Ach schade. Die sind schon lange fertig. Das ist schon lange vorbei. Ich habe gedacht, ich fahre nachts, dann ist es ein bisschen kühler, dann müsst ihr nicht so schwitzen. Ja, gut. Ja, stimmt die Rufnummer jetzt? Ja, dann warten wir jetzt auf den Rückruf. Ja, ja, bleiben Sie mal dran, ich teste es mal, ja? Ja. Gut. Moment. Dranbleiben. Also, wir warten auf den Rückruf. Jetzt müssen Sie hier aufnehmen, oder? Ja. Nee, nicht aufnehmen. Dranbleiben, hat sie gesagt, du blöd Mann. Ja, aber die ruft doch jetzt an. Nein, die wollte die Auskunft abfragen. Ach so. Jetzt ruft sie vielleicht an.